Det här är precis nya blocket. Sie schreiben in der Küche, halbvolle Manuskriptseiten neben halbleeren Cola-Dosen. Börje Hellström, 51, rund und gemütlich, Vollglatze, ausgestattet mit psychologischem Feingefühl. Anders Ruslund, 48, schlank und drahtig, roter Kinnbart, randlose Brille, der Spezialist für die Struktur im Buch. Wir beginnen jeden Tag mit einer Therapiesitzung. Wir schimpfen und klagen über das Böse in der Welt. Wenn sich Börje Sorgen wegen seiner Tochter macht, die dieses oder jenes vorhat, dann weiß ich das. Wir kennen einander gut, weil wir über Dinge reden, in die ich nicht einmal meine Frau einweihen würde. Die beiden Star-Autoren des Stockholmer Piratenverlages wirken wie ein altes Ehepaar, bei dem jeder seine Rolle gefunden hat. Seit 10 Jahren entwickeln sie zusammen Handlung und Figuren. Wer genau welche Passagen schreibt, wollen sie nicht verraten. Wichtig ist ihnen, alles zusammenzumachen. Das ist erstaunlich harmonisch, aber nicht immer frei von Eitelkeiten. Auf dem Tisch 2 Kladden, die Seiten vollgeschrieben mit Stichworten und mörderischen Skizzen. Anders schreibt zuerst mit Tinte per Hand. Nach 4 bis 5 Runden wird daraus der Text. Jetzt stehen zum Beispiel Stichworte wie Zugriff und Gerichtsmedizin im Raum, Anhaltspunkte für eine Szene ihres nächsten Buches. Eine Frau wurde verprügelt. Börje war der Meinung, dass sie wegen ihres Pfeilchens mit Sonnenbrille zur Arbeit geht. Ich sah das anders. Dann haben wir ein paar Frauen angerufen, die sich mit solchen Dingen auskennen. Und am Ende haben wir die Sonnenbrille gestrichen. Ruslund, langjähriger Fernsehjournalist, grub schon immer gern Geschichten aus, die man eigentlich nicht hören will, von Ausreißern, Junkies, Kleinganoven. Dreht Ende der 90er einen Film über Strafgefangene. Damals trifft er Börje, selbst ehemaliger Häftling. Er hat ausgewiesene Kontakte in die Szene, später wird er Sozialarbeiter und macht sich für die Rückkehr Strafgefangener in die Gesellschaft stark. Mit ihren Krimis legen die beiden den Finger in die Wunde, sagt Börje Hellström, der aus eigener Erfahrung weiß, was in Familien schieflaufen kann. Meine Eltern haben mich wohl gemocht, aber das habe ich als Kind kaum mitbekommen. Meine Erziehung war etwas chaotisch. Für meine Tochter Amanda, die im Sommer 20 wird, muss ich eigene Wege gehen. Ich würde ihr gern mehr Liebe geben, als ich selber bekommen habe. Hellström bleibt auch nach seiner Rückkehr in die Gesellschaft der Szene treu, kümmert sich als Sozialarbeiter um Jugendliche mit Suchtproblemen. Mit seinen Krimis will das ungleiche Duo an der schwedischen Bullerbü-Romanze kratzen, denn unter dem Pflaster, so enthüllen sie in blinder Glanz, da lauert Unerhörtes. Viele Jahre wurde verneint, dass es Straßenkinder in Stockholm gibt, Kinder in der Kanalisation. Da denken unsere Landsleute an Rumänien oder Russland. Aber es gibt sie auch bei uns in Stockholm. In den U-Bahn-Schächten, wo sie hausen, ist es dunkel und feucht. Ratten springen umher und es stinkt zum Himmel. Wir haben Probleme mit Bock und Knuten. Natürlich wird im Buch gemordet. Kommissar Grenz stolpert über eine Busladung Straßenkinder aus Rumänien, stellt im Zuge der Ermittlungen fest, dass sich das Elend direkt unter seinen Füßen abspielt. Ruslund und Hellström beschreiben Schweden als eine von Gewalt gegen Frauen geprägte, vergiftete und korrumpierte Gesellschaft. Was ihre Helden durchmachen, ist oft schwer zu ertragen. Ihre Krimis haben selten einen versöhnlichen Ausgang. Sind wir so naiv zu glauben, dass Olof Palme ohne Leibwächter auf der Straße herumlaufen kann, dass eine Anna Lindh ihres Lebens sicher ist? Wir Schweden reden uns ein, dass wir besonders friedfertig sind. Und zugleich werden in irgendwelchen Wohnungen Menschen verschoben. Und verborgen im Untergrund leben Kinder. Wir wollen es nicht glauben, aber es gibt sie doch. Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Wenn die beiden im Auto von Lesung zu Lesung fahren, hören sie Börjes Lieblingssong, Johnny Cash, A Boy Named Sue. Die Geschichte von einem Jungen mit Mädchennamen, der ohne Vater aufwächst. Auch Anders hatte Stress mit dem Alten, bekennt er wehmütig. Doch wo Börje zum Schnaps griff, zog Anders mit seinen Sportschuhen los. Ein langer Lauf zu sich selbst. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fist got hard, my wits got keen. Roam from town to town to hide my shame. Vielleicht sind es diese Narben, die ihre Krimis so authentisch machen. Wir wollen nicht von außen gucken, sondern das eigene Leben hinterfragen, philosophiert Börje und gießt sich ein Glas Cola ein. Wir tar inte ställning i böckerna. Wir beskriver bara ett skeende. Wir wollen keinen moralischen Zeigefinger erheben, wir beschreiben nur, was geschieht. Was sie daraus machen, müssen die Leser selbst entscheiden. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight. And I know you hate me and you got the right to kill me now. And I wouldn't blame you if you do.